Ja, wir haben uns getroffen, der Fritz und der Christoph, um wenn Peter Brückner was vorzubereiten und haben das jetzt so grob erstmal eingeteilt im ersten Abend und einmal so eine Biografie, das will der Christoph schwerpunktmäßig machen und ich schwerpunktmäßig Politisierung der Wissenschaften und Fritz die Repressionen, die damals waren, Ende der 70er Jahre, nicht nur Peter Brückner, sondern ihn und andere damals getroffen hat. Also könnt ihr noch ergänzen, Christoph oder Fritz, wenn du das war es so. Und, ja. Gut, dann möchte ich gleich höflich berichtigen, dass ich also nicht eine Biografie hier auf den Tisch legen kann, sondern nur bestimmte Aspekte zu seiner Bildungsbiografie, würde man sagen, im goethischen Sinne. Er war ja ein großer Goethe-Bewunderer und Nutzer. Und hätte das auch so gesehen oder hat das sicherlich auch irgendwo so formuliert, dass es eine Geschichte der Bildung eines jungen Mannes ist, die er in das Abseits als sicherer Ort, seiner literarischen Autobiografie, könnte man es nennen, versucht hat zu entwickeln und darin auch bereits mit dem Blick von 1980 seiner politischen Biografie, die so turbulent und so gewunden ist und so ambivalent auch ist, dass sie sich sehr schwer auch in 500 Seitenwälzer nur darlegen ließe, auf diese ersten Jahre zurückblickt in das Abseits als sicherer Ort. Das umfasst also seine Sozialisation in den 20er Jahren, er ist 1922 geboren, aber genau genommen seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten, wo er 10, 11 Jahre war und dann diese Biografie bis 1945 in das Abseits als sicherer Ort als prägend entwickelt hat. Es ist mehr als eine Autobiografie. Es ist eigentlich der Versuch, die Sozialisation eines kleinen Jungen in einer ganz prekären Klassenlage auch in der deutschen Misere, in den deutschen Zuständen, im Tiefpunkt der deutschen Geschichte und der europäischen Geschichte zu analysieren, auch im psychoanalytischen Sinne verstanden zu analysieren. Mehr kann hier nicht getan werden als das Abseits als sicherer Ort, diesen Knoten, in dem sich seine Vita als Bildungsgeschichte und als psychoanalytisch begriffene autobiografische Annäherung versteht, hierzu durch einige Einblicke zu skizzieren. Kerstin Greter schrieb in der Spex 1995 dazu: Ich habe selten eine literarisierte Autobiografie so gerne gelesen wie Peter Brückners Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus. Das Abseits als sicherer Ort, so der Titel, handelt auch formell von den ausgefeiltesten, teils schon wieder extra angepassten Überlebens- oder beziehungsweise Lebenstechniken, die einer benötigt, der totalitären Machträumen ausweichen und sie gleichzeitig bekämpfen will. Schon allein Brückners unautoritärer Sprachgestus, sein angenehmer Tonfall, mit dem er sich oft bis zum Anschlag selbst soziologisiert, seine oft ganz neuartigen Begriffskombinationen geben diesem Vorhaben, die Geschichte des eigenen Widerstands aufzuschreiben, das ja immer auch ein pathetisches Vorhaben ist, eine zurückhaltende, doch nicht minder emotionale Färbung. Geboren ist er 1922 im Mai. Er hat übrigens zu seinem autobiografischen Versuch abschließend noch bemerkt, hier wurde in der Spex so ein bisschen euphorisch Peter Brückner so gekennzeichnet, er sei der coolste Professor der 68er Bewegung gewesen, er sei einer der wenigen Linken gewesen, die subkulturelle Strategien untersucht und nicht argwöhnisch beäugt haben. Klassenkampf und neue soziale Bewegungen, wie es in den 70ern, 80ern dann hieß, haben sich für ihn schon damals nicht ausgeschlossen. Diese Coolness, das ist ein bisschen aufgepfropft. Er selbst schreibt, ziemlich desillusioniert, 1980 in das Abseits als sicherer Ort: Die Entwicklung der BRD und ihrer Linken bedeutet ja für mich eine lebensgeschichtliche Niederlage.